Digga, wer muss ich wo integrieren? Euer Regelwerk ist nicht das Vorbild von mir. Ich vertraue auf Papier und den Bro neben mir. Sowieso im Visier, also los formatieren. Wer provoziert, wer deeskaliert? Ihr wollt Recht mit Gewalt, kriegt ihr gerne von mir. Hast Jura studiert, find ich super von dir. Ich hab meine Überzeugung in mein Blut tätowiert. Die Menschen, denen ich trau, haben noch nie ein Schiff getragen. Wenn ich jetzt schufte, krieg ich Rente in 70 Jahren. Das geht nicht klar, indiskutabel. Die Stimmung ist geladen, es ist zu groß, um es nicht ernst zu nehmen. Egal ob London, Marseille oder Ferguson, ihr hört nicht hin, ihr guckt nur weg. Die Hemmschwelle sinkt und der Druck erweckt. Ihr wollt jetzt riskieren, es ist der Staat, der uns täuscht. Bis das Fass überläuft, guckt die Leute marschieren. War es das, was ihr wollt, haben nichts zu verlieren. Das Volk, das sind wir, es ist der Staat, der uns täuscht. Bis das Fass überläuft, guckt die Leute marschieren. War es das, was ihr wollt, haben nichts zu verlieren. Das Volk, das sind wir. Wir bleiben für die da oben ne Gefahr vermummt. Steine fliegen übers Polizeiabsperrband auf Stadt nah. Fick jeden Kommissar im Dezernat. Haben gut reden, Papa steckt dir den die Kohle in den Arsch. Ständig annähernd verstehen, warum wir durchdrehen. Zweifeln an euren Grundregeln. Haben unsere Werte, wollen die in Schutz nehmen. Uns umdrehen, kriegt ihr nicht hin. Das Volk wurde durch Medien blind. Doch das aber schief läuft, merkt doch jedes Kind. Die Regierenden haben hinter ihnen noch die Regierende. Jeder hält dich, weil sie sonst ihre Position verlieren würden. Unterschicht rüstet sich, rette sich, wer kann. Befreien uns von unsichtbaren Ketten an der Wand, die Molotow-Cocktails treffen auf die Wand. Ihr fängt auch an mit dem Hetzen, verursachten Flächenbrand. Die Jugend radikalisiert sich, sag woran liegt es? Der Kampf gegen den Terror, das ist Krieg, nicht friedlich. Ihr wollt jetzt riskieren, es ist der Staat, der uns täuscht. Bis das Fass überläuft, guckt die Leute marschieren. War es das, was ihr wollt, haben nichts zu verlieren. Das Volk, das sind wir, es ist der Staat, der uns täuscht. Bis das Fass überläuft, guckt die Leute marschieren. War es das, was ihr wollt, haben nichts zu verlieren. Das Volk, das sind wir.